Thema. Unsportlichkeit, Sportlichkeit. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Wer heute erfolgreich sein will, muss auch sportlich sein. Fitness für Frauen dient meist der Figurverbesserung, während Männer eher das Bodybuilding lieben. Doch nicht jeder hat Spaß an der Bewegung. Wie bei vielen Dingen im Leben darf man Sport nicht übertreiben, sonst überlastet man seinen Körper und wird süchtig nach Sport. Beim Fitnesstraining reicht 3-mal in der Woche 1 Stunde Zeit völlig aus. Nach einem harten Tag fällt es einem natürlich schwer, die Wohnung Richtung Fitnessstudio zu verlassen. Dazu kommt, dass ich dann nicht mehr essen darf, was mir schmeckt, weil ich neben dem Training auch eine Diät machen muss. Ein weiterer Nachteil ist, dass ich monatliche Kosten auf eine lange Dauer habe, wenn ich ein Fitnessstudio besuche. Dies kann natürlich auch für den Besuch eines Studios sprechen, denn ich gehe vielleicht eher hin, wenn ich so und so viel bezahlen muss. Sicher gibt es billigere Sportmöglichkeiten in der Stadt. Ein Training im Studio ist aber wetterunabhängig. Sport kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Je nach Tageszeit muss ich im Fitnesscenter lange Zeit auf die Geräte warten. Daher nimmt ein regelmäßiges Training im Studio viel Zeit in Anspruch. Und vielen fehlt dazu die Ausdauer. Jeder kann bestätigen, dass das Training super anstrengend ist. Man bekommt keine Luft beim Ausdauertraining und hat am Tag darauf Muskelkater. Und der ganze Raum riecht nach Schweiß. Ich fürchte, das sind nur Ausreden, denn Sport hat nur positive Effekte. Bewegung verbrennt Fett. Die meisten gehen ja ins Studio, um abzunehmen bzw. eine bessere Figur zu haben. Sport trainiert das Herz-Kreislauf-System und auch das Selbstbewusstsein steigt durch den sportlichen Erfolg. Jeder weiß, dass sportliche Aktivität Einfluss auf die Gehirnleistung hat. Ganz nach dem Motto: gesunder Körper, gesunder Geist. Sport verringert außerdem die Rückenschmerzen. Das ist ein besonders wichtiger Faktor, wenn man, wie wir auch, den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Der größte Vorteil der Studios ist, dass ich da Geräte benutze, die ich mir nicht leisten oder eher schlecht ins Wohnzimmer stellen könnte. Ich persönlich gehe seit 2 Jahren ins Fitnessstudio. Für mich sind eine professionelle Betreuung und Wohlbefinden absolut wichtig. Ich war auch schon in einem Studio, in dem ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Dann habe ich ein anderes gesucht. Toll, in einem Studio sind auch Kurse. Die bringen Abwechslung, sodass sich kein Automatismus einstellen kann. Ich würde jedem empfehlen, sich mehrere Studios anzuschauen und Probetage zu machen, um herauszufinden, welche Geräte oder Kurse ihm am meisten Spaß machen. Sport macht Spaß und schafft soziale Kontakte. Im Studio ist man eben unter Gleichgesinnten. Im Training gewinnt man neue Freunde, die sich gegenseitig motivieren können. Nach dem Training fühlen sie sich alle besser, sie sind zwar müde, aber gut gelaunt und ausgeglichener. Macht man im Fitnesscenter gewissenhaft mit, lässt das erste sichtbare Ergebnis nicht lange auf sich warten. Mädchen bekommen eine super Figur, Jungs Muckis. Der Unterschied zwischen den beiden Bildern spricht für sich, glaube ich.